16 Uhr am Mittwochnachmittag hier auf den Freien Radios Berlin-Brandenburg. Hier ist Markus am Mikrofon. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Heute in der Sendung. Ja, heute Nachmittag haben wir so viele Themen vorbereitet, dass ich gar nicht lange reden will und möglichst schnell in die Beiträge einsteigen. Vielleicht ganz kurz ein Überblick. Wir haben natürlich unsere Serviceteile mit dem Veranstaltungshinweis, der heute extrem lang ist, denn in Berlin ist wirklich eine Menge los in den nächsten Tagen. Wir haben auch einen sehr ausführlichen Demo-Ticker. Wir haben wirklich für jeden Tag nur eine Demo genommen. Es gibt aber noch weitere wirklich wichtige Demo. Wir haben eine Interview zur Geschichte von Mietkämpfen in Berlin, wo wir uns sehr darüber freuen, dass wir das von Radio Korax übernehmen konnten. Das gleiche haben wir zum Anlass des 8. März, des Frauenstreik, ein Interview übernommen von Radio Dreieckland, was sich mit der Geschichte von Frauenstreiks in früheren Jahren beschäftigt, zum Beispiel 1975 in Island, das ist wahrscheinlich der erste bekannte Frauenstreik. Eine Beteiligte da wurde interviewt, sehr interessant. Dann haben wir von Mumia Abu-Jamal einen Bericht über ein Verfahren, was in Kalifornien gegen Antifas gerade läuft und die Zusammenarbeit von Cops und Nazis aller Couleur auch in den USA sehr deutlich macht. Das ist also kein bundesdeutsches oder europäisches Phänomen, das gibt es auch natürlich in anderen Ländern. Also jetzt ein wenig entspannende Klänge und dann fangen wir auch gleich an. Na, hatte ich zu wenig versprochen, das waren doch wenig entspannende Klänge, oder? Die Band Lock Up mit ihrem Song Locust. Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Am vergangenen Montag, den 11. März, gab es ein Interview bei Radio Korax in Halle, und zwar hat die tagesaktuelle Redaktion dort Philipp Matern interviewt. Er ist Herausgeber eines Buches zur Geschichte von Mietkämpfen, und sie sprachen über die Gegenwart von Mietkämpfen nicht nur, aber hauptsächlich in Berlin. Das Buch behandelt Schwarzwohnen der DDR-Hausbesetzung der 1980er, 90er, aber auch Proteste gegen Bedingungen des Wohnens im Kaiserreich und der Weimarer Republik. Und all dies trägt ein Sammelband zusammen, der unlängst bei Berz und Fischer erschienen ist. Wir senden jetzt dieses Interview, was sehr weit in die Geschichte zurückreicht und doch sehr nah an unsere Gegenwart heran, und bedanken uns nochmal bei Radio Korax und der tagesaktuellen Redaktion dort für dieses Interview. Das Buch hat natürlich auch eine Vorgeschichte. Die Vorgeschichte ist auf der einen Seite eine Artikelserie, die wir mal produziert hatten für die Zeitung der Berliner Mietergemeinschaft, die sich aus historischer Perspektive mit den Kämpfen von Mieterinnen und Mietern in Berlin beschäftigt haben. Und auf der anderen Seite haben viele unserer Autorinnen und Autoren auch an einer Ausstellung mitgewirkt, die hieß Kämpfende Hütten, urbane Proteste, auch grob vom Kaiserreich bis heute, die auch ähnliche Themen da behandelt hatten. Und das war alles notgedrungen natürlich relativ kurz, also Ausstellungstafeln oder Zeitungsartikel. Und was wir da aber vor uns liegen hatten, war quasi so, ja, die verborgene Spur der Geschichte der Berliner Mieterkämpfe. Daraus hat sich dann halt dieses Buch entwickelt und wir haben hier insgesamt jetzt 11 Beiträge, die, wie du auch sagtest, im Kaiserreich ansetzen, also so in der zweiten Hälfte 19. Jahrhundert und dann bis heute reichen. Dann lass uns doch vielleicht mal reingehen. Du hast es schon quasi angedeutet. Es ging darum, etwas freizulegen, was irgendwie verschüttet ist, nämlich die Auseinandersetzung. Wir haben mal Leute für ihre Interessen gekämpft, die sich als Mieterinnen organisieren oder organisiert haben. Mhm. Und ihr begeht so eine Art Streifzug. So schreibst du das auch im Vorwort. Lass uns vielleicht mal so einen konkreten Anlass, der eben vielleicht auch verschüttet ist. Also man weiß ja von heutigen Auseinandersetzungen, aber mir waren zum Beispiel Auseinandersetzungen im Kaiserreich völlig unbekannt. Hab das vermutet, weil natürlich eine Stadt wie Berlin sich enorm entwickelt hat. Innerhalb weniger Jahrzehnte die Bevölkerung explodiert ist und sich vervielfacht hat. Was ist denn vielleicht ein Beispiel auch, was ihr im Buch bringt, wo du selbst vielleicht auch gedacht hast, oh, das war ja gar nicht so bekannt, oder was dir bei Reaktionen aufs Buch begegnet, wo Leute sagen, noch nie gehört von irgendwelchen Akteuren oder deren Motive. Stell's mal vor. Ja, wir setzen ein mit einer Beschreibung der Blumenstraßenkrawalle 1872. Der Hintergrund war, wie du auch schon gesagt hast, zu Zeiten der Urbanisierung und Industrialisierung wächst diese Stadt enorm. Herrschen auch sehr schlechte Wohnverhältnisse, zumindest für die Arbeiterklasse. Die Innenstädte sind auch noch sehr gemischt und nicht funktional geteilt oder getrennt, wie man das später dann kannte. Das heißt, man hat auch viel Industrie in den Wohngegenden mit Kellerwohnungen und irgendwie siebenköpfige Familien in einem Zimmer und so weiter und so fort. Und diese Blumenstraßenkrawalle fanden 1872 statt infolge der Zwangsräumung einer Tischlerfamilie und des Abrisses einer Barackensiedlung, also quasi so eine Art Slum, informelle Siedlung für diejenigen, die keine normale Wohnung gefunden hatten, gab es damals auch durchaus hier oder in Berlin. Diese Anlässe, die versetzten das heutige Friedrichshain in einen etwa einwöchigen Aufruhr. Großes Spektakel, was aber dann nach auch gut einer Woche relativ folgenlos wieder endete. Das ist auch insofern natürlich ganz interessant, dass wenn man so die Situationsbeschreibung auch aus zum Beispiel so einem Kapitel da einzelne Passagen rausnimmt, dann hört sich das erstmal gar nicht so groß anders an als heute. Ja? Also die Beschreibung von Zwangsräumungen, von Mietermobilisierung in so einem Kontext. Das könnte man quasi aus dem Zusammenhang nehmen und dann würde das einen total an heute erinnern. Ist es natürlich nicht, war eine ganz andere historische Situation, sowas wie aktive Wohnungspolitik, Mieterrechte und so weiter. Das gab es noch gar nicht. Das kam auch meistens dann erst später in der Weimarer Republik. Und davon ausgehend verfolgen wir dann halt diese Spur dieser Politisierung der Wohnungsfrage von unten über die Weimarer Republik, über West-Berlin, Ost-Berlin, vor allem der Wendezeit bis heute. Wie ich ja gerade auch schon sagte, mit diesen Blumenstraßenkrawallen 1872, da zeigt sich halt auch eine Sache. Großes Spektakel, aber im Endeffekt folgenlos geblieben. Ja. Organisierte Arbeiterbewegung gab es noch nicht, die dann später in der Weimarer Republik diese Wohnungsfrage auch sehr stark gemacht hat oder auf die Tagesordnung gesetzt hat. Wohnungspolitik, Mietrecht gab es alles noch nicht. Also großes Spektakel, aber folgenlos. Umgekehrt gibt es Beispiele, die wir auch in diesem Buch dann erkennen, wo quasi fortgesetztes Scheitern in einem Langzeitfenster betrachtet durchaus zu Erfolgen geführt hat. Ja. Also es wäre zum Beispiel Hausbesetzung im vor allem West-Berlin der 70er, 80er Jahre. Die waren häufig für sich genommen gescheitert. Ja, haben die Häuser besetzt, sind rausgeworfen worden, von der Polizei geräumt, dann ins nächste Haus, wieder raus und so weiter. Also eigentlich von den einzelnen Sachen her fortgesetztes Scheitern. Auf lange Sicht hat das aber dazu geführt, dass man überhaupt ein Umdenken in dieser Stadt- und Sanierungspolitik bewirkt hatte, weg von dieser Flächen- und Abrisssanierung hin zu Ideen von behutsamer Stadtentwicklung. Und insofern muss man, glaube ich, auch, wenn man da so ein bisschen die Geschichte schaut, vorsichtig sein, was quasi Erfolge und Niederlagen angeht, weil das ja auch immer so eine Frage ist, die dann gerne gestellt wird, auch an so einem Buch. Was lernt man daraus? Was waren die Erfolge? Was waren die Niederlagen? Spektakel ist nicht unbedingt gleich Erfolg gewesen. Und auch das, was erstmal wie die Niederlage aussieht, muss es auf lange Sicht nicht gewesen sein. Das nimmt so ein bisschen auch natürlich eine Frage vorweg, die ich gestellt hätte, dieses manchmal auch etwas Dumme, was lässt sich denn daraus lernen? Aber natürlich ja auch eine Frage, die man sich stellt, vermutlich auch, wenn man das Buch geschrieben hat. Was sind denn positive Erfahrungen? Du sagst jetzt, dass Dinge, die sich erstmal als Niederlage anfühlen, also wenn ein Haus zum Beispiel in den 70er Jahren geräumt wird, sich das auf lange Sicht aber dann wandelt und Positives mit sich bringt. Ja. Du hast es beschrieben, ja, es gibt eine Auseinandersetzung viel nach 45 West, nach 45 Ost und dann 89 eine große Anzahl von Häusern, leerstehenden Häusern wird besetzt. Du selbst hast dann einen Beitrag geschrieben, der auch eine Entwicklung der letzten 20 Jahre sich annimmt. Das ist auch der letzte Beitrag im Buch, wo du erstmal sagst, naja, die Situation Anfang der 90er, Mitte der 90er, war fast schon paradiesisch für Mieter. Vielleicht schauen wir auf die Situation. Was ist passiert? Denn paradiesisch ist da nichts mehr, was das Wohnen in Berlin paradiesisch angeht. Also wirklich problemlos war es nie. Also auch in diesem einen besonderen Jahrzehnt um die Jahrtausendwende, späte 90er bis Mitte, Ende der Nullerjahre, gab es natürlich auch immer Probleme mit Vermietern und so weiter. Das ist klar. Aber was erstmal passiert ist, ist, dass nach der Wende Berlin dachte, man wird jetzt die Hauptstadt von ganz Europa. Es wurde relativ viel gebaut auch. Das Gegenteil ist dann passiert aufgrund des wirtschaftlichen Niedergangs im Osten und auch im Westen wegen den weggefallenen Subventionen und so weiter. Sehr viel Bevölkerung abgewandert. Also Berlin schrumpfte in den 90er Jahren quasi. Und dann hatte man hier wirklich diese Ausnahmesituation, dass ein gestiegenes Wohnungsangebot einer gesunkenen Nachfrage gegenüberstand. Das heißt, man hatte tatsächlich so eine Situation, solche Fälle gab es, dass wenn jemand umgezogen ist um die Jahrtausendwende, wenn er Glück hatte, nach dem Umzug weniger Miete gezahlt hat als vorher. Das, wie gesagt, ist eine totale Ausnahme und es ist auch insofern total paradox, weil der Wohnungsmarkt sich quasi vor diesem Hintergrund entspannte, genau in einer Situation, wo er liberalisiert wurde. Und das ist eigentlich das Problem. Also man hat die Mietpreisbindung, die in West-Berlin noch bis 88 galt, abgeschafft. Auch ein Beitrag in dem Buch zu der Kampagne dagegen, auch heute weitgehend vergessen. Hat sowas wie die Gemeinnützigkeit abgeschafft. Man hat dann sich in den 90er Jahren sukzessive vom sozialen Wohnungsbau verabschiedet. Man hat in Berlin, das ist ja auch ganz besonders schlimm, vor allem um die Jahrtausendwende rum auch in sehr hoher Zahl landeseigene Wohnungen privatisiert. Der Haken bei der ganzen Sache ist halt, dass aufgrund dieser paradoxen Situation liberalisierter Wohnungsmarkt, der gleichzeitig sich aufgrund einer historischen Ausnahmesituation entspannt, dass diese Probleme zu der Zeit, wo die Grundlagen dieser heutigen Wohnungskrise in dieser Stadt gelegt worden sind, gar nicht als solche auffielen. Also das Interesse von irgendwelchen Kiezinitiativen und so weiter, das galt eher Stadtentwicklung und so Geschichten, aber nicht Wohnungspolitik im engeren Sinne. Und das fällt uns heute auch so ein bisschen auf die Füße. Es gibt in allen Kiezen, in allen Bezirken Mieterinitiativen, die jetzt hier sehr stark mobil machen gegen diese ja neue Wohnungsnot, die hier ausgebrochen ist. Aber ja, muss man leider auch so sagen, wenn man sich über einen längeren Zeitraum auch so ein bisschen einer historischen Perspektive anguckt, man kommt da häufig einfach zu spät. Ja. Und schaut ihr euch in dem Buch, ich sag's nochmal, Mieterkämpfe, erschienen bei Berz & Fischer, das Ganze am Beispiel Berlins an, also auch die historische Entwicklung. Was sind denn Dinge, die man vielleicht als Besonderheit Berlins bezeichnen könnte und was ist vielleicht was, was sich auch verallgemeinern lässt und auch auf Städte wie Halle, Leipzig, Hamburg oder Bochum, was auch immer. Was lässt sich da verallgemeinern vielleicht auch? Die besondere Situation Berlins ist natürlich vor allem nach dem Krieg geteilte Stadt, West-Berlin Insellage, Ost-Berlin ja Hauptstadt der DDR, auch nochmal mit einer besonderen Situation. Also beide Teile der Stadt waren quasi auch Schaufenster der jeweiligen Systeme und das merkte man mitunter sehr deutlich auch in der Wohnungspolitik. Also dass man in der DDR die Ressourcen für Wiederaufbau und Wohnbauprogramme und sowas sehr stark auf die Hauptstadt auch fokussiert hatte, dass man in West-Berlin das auch ähnlich gehandhabt hat. Also es war eine geteilte Stadt und beide Teile halt so ein bisschen Schaufenster auch. Nun ist das in Berlin, bleiben wir bei Berlin, in den letzten Jahrzehnten häufig unter einer Regierungsbeteiligung von Rot-Rot, sprich sozialdemokratisch und Linke, passiert, die sich ja von ihren Statements und ihrem politischen Programm eigentlich sehr nah einer Mieterbewegung, der Idee gutes Wohnen für wenig Geld verschreiben, die dann sehr investorenfreundlich, sagen wir es mal vorsichtig formuliert, eben auch in ihrer Politik zeigen. Wer ist denn der Adressat vielleicht auch der Auseinandersetzung, aber auch der Adressat eines solchen Buches? Also geht es darum, solchen Leuten auch zu zeigen, hier schaut mal, es geht auch anders als immer nur lieb eine Demonstration oder was ist für dich so ein bisschen auch die, ja, die Adressatenschaft des Buches? Ja, die Adressatenschaft ist in erster Linie in der Tat ein Publikum, was sich heute mit solchen Fragen beschäftigt und auseinandersetzt oder auch selber an solchen Auseinandersetzungen teilhat. Ich glaube, das ist da durchaus hilfreich, das historische Wissen darum, dass es vor einem schon andere gab, die sich mit ähnlichen Fragen rumgeschlagen haben oder das tun mussten und sich genau solche Fragen auch dann in den Kontext stellen zu können, wie was waren denn Erfolge, was waren Niederlagen, ja, muss man nur aufs Spektakel gucken oder auf langfristige Entwicklung und so weiter. Und insofern richtet es sich ganz klar an, vor allem auch Leute, die heute sich mit ähnlichen Fragen beschäftigen, was die roten Regierungskonstellationen angeht. Heute gibt es eine Rot-Rot-Grüne. Du hast recht, also es steht häufig in einem eklatanten Widerspruch von dem, was sie erzählen und was sie tun, solche Regierungskoalitionen. Die größten, schlimmsten Privatisierungen haben hier in Berlin unter einer rot-roten Regierung stattgefunden. Und auch heute, muss ich ganz ehrlich sagen, von der Sprache, vom Diskurs her, probiert sich dieser Senat sehr stark, auch gerade für die Linkspartei gilt das, sich an dieser Wohnungsfrage zu profilieren. Wenn man sich anguckt, die harten Fakten und die wirklichen Resultate der Politik, dann ist das eher ernüchternd. Ja, vielen Dank nochmal an die tagesaktuelle Redaktion von Radio Korax aus Halle. Die haben dieses Interview mit Philipp Matern am 11. März 2019 gesendet. Es geht dort um den Sammelband zur Geschichte von Mietkämpfen in Berlin, herausgegeben bei Bertz und Fischer. Und wir danken uns nochmal recht herzlich, dass wir diesen Beitrag übernehmen konnten. Ausgehtipps für diese Woche. Bei einem Blick in die Ankündigungen der Berliner Linken und vor allen Dingen des subkulturellen Bereichs und der unabhängigen Linken fällt auf, dass die Veranstaltungshinweise in diesen Tagen geradezu explodieren. Es sind so viele interessante Veranstaltungen in den kommenden Tagen, dass wir uns heute entschlossen haben, diesen Blog mit den Veranstaltungshinweisen 2 zu teilen. Denn auf einmal könnte man so viel gar nicht aufnehmen und wir werden einfach mal jetzt anfangen mit dem Mittwoch heute. Um 19 Uhr, also 2 Stunden nach dieser Sendung, gibt es in der Beiz einen Vortrag und Diskussion in der A-Laden Experience zu Beethovens 50. Todestag unter dem Motto Viva el Muerto. Aus dem Veranstaltungstext. Wäre es nach der marodierenden Soldateska 1919 gegangen, wäre er seit 100 Jahren mausetot. Beethoven starb aber gemeinerweise erst vor 50 Jahren, am 26. März 1969 in Mexico City. Der weltberühmte wie mysteriöse Autor des Buchs Totenschiffs und vom Buch und Film Der Schatz der Sierra Madre sowie vieler weiterer Stories war nämlich ein entronnener, prominenter Münchner Räterevolutionär namens Red Marut, Volksbeauftragter für das Pressewesen und Macher der rotzfrechen anarchistischen Zeitung Der Ziegelbrenner. Die mexikanische Revolution von 1910 bis 1920 setzte Beethoven ein einmaliges literarisches Denkmal mit seinem Caoba-Zyklus. Diese vorbolschewistische soziale Revolution war wesentlich die der sogenannten Indios und sozialistisch-emanzipativ auf ihre Weise. Emiliano Zapata und Pancho Villa waren ihre bekanntesten Helden und ihr Kampfruf hieß Tierra y Libertad, Land und Freiheit. Heute kämpfen Zapatistas, Margonistas und viele andere in Mexiko für eine andere mögliche Welt, die in Travens Büchern schon aufscheint. Ralf G. Landmesser stellt das sehr lebendige Werk Beethovens vor. Danach gibt es eine Fiesta Spontana, das Ganze in der Beiz, heute Abend ab 19 Uhr in der Schönhauser Allee 26a, Ecke Wörterstraße in Berlin-Prenzlauer Berg, zwischen den U-Bahnhöfen Senefelder Platz und Eberswalder Straße auf der Linie U2. Sehr viele Veranstaltungen am Freitag. Ich fange mal mit der ersten an. 18.30 Uhr im Festsaal Kreuzberg, Perspektiven des Projekts Rojava. Rojava am Wendepunkt, Rojava zwischen Erdogans Invasion und Assads Regime, aus dem Veranstaltungstext. Seit vielen Jahren entwickelt sich in der Demokratischen Föderation Nordsyrien, kurz auch Rojava, ein demokratisches, ökologisches und feministisches Projekt. Es zeigt eine Alternative jenseits einer Welt der religiösen oder machtpolitischen Brutalisierung und der Bürgerkriege in der Region auf. Seitdem die USA ihren Truppenabzug am 11. Januar begonnen hat, droht der türkische Präsident Erdogan unverhohlen mit Krieg. Bereits vor einem Jahr wurde der Kanton Afrin durch eine türkische Invasion besetzt und dient nun als Laboratorium für eine Zusammenarbeit von dschihadistischen Milizen und türkischer Armee. Aber auch dort, durch das syrische Regime, besteht für das emanzipatorische Projekt in Rojava eine akute Bedrohung. Wir wollen mit Ismail Küpeli, dem Herausgeber des Buchs Kampf um Rojava, Kampf um die Türkei, und Khadija Barakat, Vertreterin des Frauendachverbands Rojavas in Deutschland, über die Perspektiven des Projekts Rojava sprechen. Diese Veranstaltung am Freitag beginnt es um 18.30 Uhr im Festsaal Kreuzberg. Den findet ihr am Flutgraben 2 in Berlin-Treptow zwischen den U-Bahnhöfen Schlesisches Tor oder dem S-Bahnhof Treptower Park. Es gibt dort auch eine Busverbindung, die diese beiden Bahnhöfe verbindet und ganz in der Nähe vom Festsaal Kreuzberg anhält. Zeitgleich gibt es im Wedding eine Veranstaltung der Freien Arbeiterinnenunion, kurz auch FAU, in ihrem Lokal. Um 19 Uhr findet dort die Infoveranstaltung Gastro Goes Organizing statt. Genossinnen aus Berlin und Dresden berichten über Arbeitskämpfe in der Gastronomie. Von hier an wollen wir uns gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen, zum Beispiel gegen Sexismus am Arbeitsplatz, organisieren. Es wird dazu aufgerufen, Freundinnen und Kolleginnen mitzubringen. Und das Ganze ab 19 Uhr im Wedding im FAU-Lokal. Und das findet ihr in der Grüntaler Straße 24 in Berlin-Wedding. Zwischen den U- und S-Bahnhöfen Bornholmer Straße in Gesundbrunnen. Und im Gesundbrunnen hält natürlich U8. Ebenfalls am Freitag, und das ist jetzt erstmal die letzte Veranstaltung, bevor wir eine musikalische Pause machen, gibt es in Weißensee um 19 Uhr in der Kubitz die Rote Hilfeberatung aus dem Veranstaltungstext der Kubitz. Ihr habt Stress mit den Cops? Ihr habt einen Brief vom Gericht bekommen? Oder ihr habt einfach ein paar Fragen rund um das Thema Repression? Dann kommt zum Anti-Café Nordost. Hier gibt es immer eine Anti-Repressionsberatung mit der Roten Hilfe. Diesmal von 19 bis 20 Uhr. Im Rahmen des Antifa-Cafés findet um 17.30 Uhr ein Gedenken an 4 ermordete linke Arbeiter statt. Und ab 19.30 Uhr gibt es beim Antifa-Café Getränke und was Warmes zu essen. Das Ganze am Freitag um 19 Uhr in Weißensee, in Bernkasler Straße 78. Dort ist das Kubitz. Und erreichen könnt ihr es mit den Trams Nummer 4, Nummer 12, Nummer 13, Nummer 27. Ich hatte gesagt, das wäre die letzte Veranstaltung, die ich ankündige, aber das stimmt nicht so ganz. Eine haben wir noch im Prenzlauer Berg. Ebenfalls am Freitag um 19 Uhr in der Bibliothek der Freien gibt es einen Vortrag unter dem Titel 1919, 2019, 100 Jahre Revolution und die Münchner Räterepublik. Aus dem Veranstaltungstext. Im Dezember 1919 wurde im Rätekongress mehrheitlich für die verfassungsgebende Nationalversammlung gestimmt. Diese war eine bittere Enttäuschung für die revolutionäre Linke und die Linksradikalen, eine Entscheidung für den Parlamentarismus statt einer freiheitlich-sozialistischen Räterepublik. Zugleich war damit der Kapitalismus vermeintlich gerettet. Dies geschah aus der Not und dem sozialen Elend heraus. Gleichzeitig gab es neue Revolutionserwartungen. Es folgten Massenstreiks, zum Beispiel in Berlin und Ruhrgebiet. Im April 1919 wurde die Bayerische Räterepublik ausgerufen. Mittendrin Träumer und libertäre Denker wie Landauer, Mühsam und Toller. Zur gleichen Zeit wuchs die anarcho-syndikalistische Gewerkschaft FAUD massiv an. Eine Kommission mit Augustin Suschi wurde einberufen, sie wollte ein realistisches Selbstverwaltungsmodell kreieren, jenseits aller Träumereien. Die Veranstaltung soll ein libertärer Erinnerungsschub für die Zukunft sein, jenseits des Bildes eines kohleverschmierten Bergarbeiterkumpels. Dieser Vortrag der Freien findet statt in der Bibliothek der Freien, das ist im Haus der Demokratie und Menschenrechte in der Greifswalder Straße 4 in Berlin. Und die Tram Nummer 4 hat eine Haltestelle dort direkt vor der Haustür. So, jetzt unterbrechen wir mal die Veranstaltungshinweise und machen ein wenig Musik und dann geht's danach gleich weiter. I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. The dollar by the nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street and there's nobody anywhere who seems to know what to do and there's no end to it. We know the air is unfit to breathe and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs while some local newscaster tells us that today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad. Push P is bad paperwork, words written works, they erase everything on earth. God goes inside toolbox to hurt, treat subjects like dirt, don't learn, won't work. Don't till, won't sow, just reap. Don't cook, won't serve, just eat. Don't live, won't help, just sleep. Pump poison on streets, pump possessions on beasts. Bust guns at bitch niggas, see cops and turn cheek. Watch God separate the strong from the weak. Place gun at palm, practice what I preach. Rap is whack, kill for blood, not meat. My valley, they peak. System is in of me. In me is yearn to be free. I will, you'll see, we'll win, you'll see. I don't want you to protest, I don't want you to ride, I don't want you to write to your congressman because I wouldn't know what to tell you to write. I don't know what to do about the depression and the inflation and the Russians and the crime in the street. All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being, God damn it, my life has value. Swore said sing songs, so I swing the right wrongs. Recall in arms, blood pour, breath and lungs. Pain in verse and love in balm. We fight to the death, let a 23rd psalm. We fear not death, see the end shall come. When the ski mask on, we leave no crumbs. David Axelrod, really running Ray Gun. And Barry Obama can't be this dumb. Whether Iraq, E, or the Viet Cong. Know that wrong is wrong from dusk till dawn. The fat lady has begun her song. And my response is to aim my gun. Put my faith in God and His Son. Holy Spirit, make three, yet they are one. We not free and we not done. And since we fighting, know the war stays on. Ausgehtipps für diese Woche. So, jetzt im zweiten Teil geht es vornehmlich um den Tag der politischen Gefangenen. Es hat sich da eine Kontroverse entsponnen, die sich auch in verschiedenen Veranstaltungen deutlich macht. Ich will gleich darauf hinweisen, dass es natürlich auch Demos und Kundgebungen für politische Gefangene gibt. Das werden wir nachher im Demo-Ticker behandeln. Jetzt erstmal weiter hier mit den Veranstaltungshinweisen. Und zwar am Samstag um 20 Uhr findet in der KVU ein Soli-Konzert für politische Gefangene statt, organisiert von der Roten Hilfe Berlin. Aus dem Veranstaltungstext. Der 18. März ist der internationale Kampftag für die Freilassung aller politischen Gefangenen. Er soll an die blutige Niederschlagung der Pariser Kommune im Jahre 1871 und die darauf folgende Repression erinnern und wurde 1923 von der Internationalen Roten Hilfe als sogenannter Internationaler Tag der Hilfe für die politischen Gefangenen erklärt. Nach dem Faschismus gab es erst wieder 1996 einen Aktionstag für die Freiheit der politischen Gefangenen. Die Rote Hilfe Berlin organisiert zu diesem Tag deshalb, wie in den vergangenen Jahren auch, eine große Soli-Party mit Konzerten. Die Spendeneinnahmen dieser Party werden für die Unterstützung politischer Gefangener verwendet, kommt zahlreich und feiert gegen Repression und Kneste. In dem Programm gibt es Chili Dilek, es ist Pop, R&B und so ein Kram. Conny, Kleinkunstpunk, Overall Brigade, das ist Hobo, Hillbilly Folk, Torkel T, Conscious Police, Second Rap und DJs sind alle müssen, keiner will. Da gibt es dann Pop, Punk und Rap. Das Ganze am Samstag ab 20 Uhr ist der Beginn in der KVU, die findet ihr in der Storkauer Straße 119 in Berlin-Lichtenberg zwischen den S-Bahnhöfen Landsberger Allee oder dem S-Bahnhof Greifswalder Straße. Am Sonntag, das hat jetzt nicht so einen Tag der politischen Gefangenen zu tun, aber das ist halt am Sonntag, deswegen stellen wir das hier auch vor, um 14 Uhr gibt es in der K9 die Liebigstraße 34 Vollversammlung. Warten auf den großen Knall ist die Überschrift und der Veranstaltungstext geht dann weiter. Seit Anfang des Jahres ist das feministische Hausprojekt Liebig 34 ohne Pachtvertrag. Die Räumungsklage wurde seitens des Eigentümers Giroa Padovic schon eingereicht. Gerüchte machen die Runde und im Nordkiez steigt die Polizeipräsenz wieder merklich. Wir müssen uns wohl auf das Schlimmste vorbereiten und laden deshalb erneut zur Vollversammlung. Nach einem Input zur aktuellen Situation, den Fakten, gehen wir in Arbeitsgruppen über zur Aktionsform am Tag X, Soli-Propaganda, Haus-Support und Strategiedebatten. Das Ganze am Sonntag ab 14 Uhr in der K9, das ist die Kinzigstraße 9 in Berlin-Friedrichshain, zwischen den U-Bahnhöfen Samariterstraße und Frankfurter Allee. Nein, stimmt das? Ja, doch, Frankfurter Allee. Beides auf den Linien U5. Und weitere Informationen, wenn ihr was zur Liebig 34 wissen wollt, da geht ihr auf den Blog liebig34.blogsport.de. Am selben Tag, am Sonntag, gibt es abends in Neukölln einen Vortrag oder eine Diskussion um 20 Uhr im Stadtteilladen Lunte, auch eben zum Tag politischer Gefangener aus dem Veranstaltungstext. Kritischer Vortrag und Diskussion zu Sinn und Unsinn zum Tag politischer Gefangener. Dieser ritualisierte Tag verhindert ernsthafte Knastkritik und Gefangenensolidarität, da es nur um die eigenen elitären Kader in Haft geht. Alle anderen Gefangenen seien dann ja nur gewöhnliche Kriminelle, die in den Knast gehörten, so eine Auslegung. Gefängnissysteme als solche oder Schlimmeres werden dabei befürwortet. Die eigenen politischen Gefangenen sind nützliche Märtyrer und werden benutzt, um die eigene Organisation und Programmatik in den Mittelpunkt zu stellen. Aber niemand kann völlig frei sein, wenn nicht alle frei sind. Im Anschluss gibt es eine Gefangenenschreibwerkstatt, das Ganze am Sonntag ab 20 Uhr in der Lunte, und die findet ihr in der Weisestraße 53 in Berlin-Neukölln am Nähe des U-Bahnhofs Bodinstraße auf der Linie U8. Und am Montag, das ist dann der 18. März, der Tag der politischen Gefangenen, gibt es eine weitere Veranstaltung, ebenfalls wieder in Neukölln in der Lunte, um Beginn ist 19 Uhr und der Titel ist Freedom All. Kämpfende Gefangene in den USA, Infos und Schreiben. Aus dem Veranstaltungstext. Vor dem Hintergrund der Massenhaftierung, Todesstrafe und faktischen Sklaverei in den USA setzen wir uns als UnterstützerInnen und Unterstützer von Mumia Abu Jamal für eine generelle Abschaffung von Gefängnissen ein. Eine zukünftige, befreite Gesellschaft wird auf diese Form patriarchaler und kapitalistischer Herrschaftssicherung verzichten. Der 18. März gilt als Tag der politischen Gefangenen. Viele der Gefangenen, mit denen wir im solidarischen Kontakt stehen, zum Beispiel über das Postamt für Gefangene auf unserer Webseite, sind politische Gefangene, andere nicht. Ihnen allgemein ist jedoch, dass sie, Zitat, aufgehört haben, Sklavinnen zu sein. Dieses Zitat ist aus dem US-Gefangenenstreik von 2018. Sie haben sich gegen ihre Haft und alle damit verbundene Gewalt zur Wehr gesetzt. Am 18. März wollen wir daher einige dieser kämpfenden Gefangenen vorstellen und anschließend gemeinsam an sie schreiben. Adressen, Papier, Stifte, Tresen und Salzgebäck stehen bereit. Solidarität beginnt mit dem Überwinden der trennenden Mauern. Freedom All. Diese Veranstaltung am Montag um 19 Uhr in der Lunte. Das ist in Neukölln in der Weisestraße 53 nahe dem U-Bahnhof Bodinstraße auf der Linie U8. So, das war jetzt ein recht ausführlicher, zweigeteilter Block zur Informationsveranstaltung, Events und Sachen, die ja unserer Meinung nach Aufmerksamkeit verdienen. Es gibt viele weitere interessante Veranstaltungen und da könnt ihr einiges finden auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. Here's the premise. An opera singer dies in the 1920s, and in her will, she says that she wishes to be buried at sea and have all of her friends and lovers and family and cohorts all there to see her off in a giant party. So they all get on this ocean liner and they go out to sea to bury her and to throw her ashes out. And then, of course, you know, they run into refugees and chaos ensues, but there's a scene where they're also transporting a rhinoceros from one place to another, and the rhinoceros has gotten sick. It's down in the steam room with all the workers, and one of the opera singers is standing on this balcony looking down onto the crazy workers below who are sweating, and decides to sing to them and starts singing, and then one of the other opera singers comes in, and then they have a pissing match over who can sing better. And it's all for a sick rhinoceros and a bunch of crazy workers. It's like classic Fellini. Excellent. The sun just came out, I can't believe it. Am vergangenen Freitag war der 8. März weltweiter Kampftag für Frauenrechte und gegen das Patriarchat. Neu klang hier in Berlin einige Dinge an. Zum einen war es ein Feiertag, der staatlicherseits einmalig verordnet wurde. Und zum anderen ging es darum, dass ein Frauenstreik aufmerksam machen sollte auf die viel unterbezahlten und miesen Bedingungen, unter denen Frauen im Patriarchat, im Kapitalismus ausgebeutet werden. Allerdings ist diese Idee eines Frauenstreiks nicht neu. Es gab so einen bereits in Island 1975. Ich wollte ursprünglich am 8. März Aufnahmen machen von der Demonstration, da ich Zeuge eines Polizeiübergriffs wurde gegen Demonstrantinnen und Demonstranten dort am 8. März auf dem Alexanderplatz, der in Medien ansonsten kaum dokumentiert wurde. Ich werde das bestimmt an späterer Stelle nachholen. Ist es mir nicht gelungen, dort Aufnahmen zu machen. Aber ich freue mich da deswegen umso mehr, dass ich von Radio Dreieckland einen Beitrag übernehmen kann. Sabine hat dort ein Interview durchgeführt mit einer Beteiligten, die 1975 am Frauenstreik in Island beteiligt war. Sie berichtet in deutscher Sprache über diesen Tag, der das ganze Land dort lahmgelegt hat. Sie heißt Sigrun und sie erzählt auch, wie sie es geschafft haben, sich zu organisieren, so viele Frauen zu mobilisieren, was die Erfolge waren oder eben auch nicht. Und dieses Interview, ausgestrahlt wurde es am 9.3. bei Radio Dreieckland in Freiburg. Das hört ihr jetzt. Sigrun, ich habe dich kontaktiert, weil wir hier gerade zum 8. März einen Frauenstreik machen. Und den ersten großen Frauenstreik, den es gab, den gab es in Island. Und zwar 1975. Und das war ein ganz besonders phänomenaler Streik, weil 90% der isländischen Frauen für das Recht auf gleichen Lohn bei gleicher Arbeit gekämpft haben und aber auch an diesem Tag insgesamt auch die Arbeit verweigert haben. Küchenarbeit, Hausarbeit, alles. Und an diesem Tag stand in Island alles still. Und jetzt ist es so, dass du auch eine von diesen Frauen warst, die 1975 an dem Streik teilgenommen haben. Jetzt wollte ich dich mal fragen, wie haben die Frauen das oder wie habt ihr das gemacht, dass so viele Frauen gestreikt haben? Es war in 1970. Dann hat man eine Organisation gebildet. Diese Organisation, die Rote Socke, das war die Organisation, die isländische Organisation, die hat das organisiert. Man hat also ein Vorbild von Dänemark. Sie hatten auch eine besondere Organisation gemacht. 1974, da ist 4 Jahre später, war eine Jahr die Frauen, 1975. Und dann dachte man, ja, wir müssen etwas tun. Dann haben wir viele, viele Meetungen. Das habe ich nicht verstanden. Ach, Treffen. Ja, zu vorbereiten. Also. So, man wusste das. Es war nicht 3. Oktober, dass man sagte, ja, nun sollen wir alle streiken. Man hatte eine große... Ihr hattet eine lange Vorbereitung. Große Vorbereitung mit Meetungen, mit Treffen, ja. Media, mit Interview im Media und so weiter und so weiter. Wann habt ihr mit der Vorbereitung angefangen? Wann war das? Ja, das war in 1975. Island ist ein kleines... Ja, nicht ein kleines Land, aber die Bevölkerung ist nicht so viel. Wir sind nicht so viele Leute. Und in dieser Zeit war es vielleicht 250.000 Leute in Island. Dann geht es sehr schnell, dass alle weiß. Ah, es ging sehr schnell, dass alle das mitbekommen haben, alle davon gehört ja, haben. Ja, zwischen die Media und diese Meetungen, die man hier in Reykjavik und andere Stellen hatte. Und dann war es also im Oktober. Und dann also sagen wir, also jetzt gehen wir aus von Arbeitsplätzen, von der Hause. Und dann hatten wir diese Frauen im Zentrum des Reykjavik. Ja, und eine große Fest und Kampf natürlich. Also das war, man wollte auch mehr Kindergärten haben. Es waren mehr und mehr Frauen, die sich ausgebildet hatten. Und dann musste man einen Kindergarten für die Kinder haben. Das war eine, also es war so, kann man sagen, so 3 Sachen, dass man haben wollte. Das war mehr Kindergarten, das war freie Abortion. Abtreibungsrecht. Ja, okay. Ja. Ja. Und Gleichheit in Bezahlung zu den Männern. Das sagt man, also die Gleichheit in gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ja. Das war noch ein besonderes Tag. Sag mal, das war jetzt keine Gewerkschaft. Ihr habt das als Frauen organisiert und weil das Land klein ist, hat sich das schnell rumgesprochen und die Frauen haben sich solidarisiert. Ja, also man hatte diese Organisation, die Rote Socke, das war die Organisation. Ja. Die isländische Organisation, die hat das organisiert. Ja, das war es. Also, aber die meisten der Frauen Der Streik waren nicht in diesen Organisationen. Es waren nur gewöhnliche Frauen, die vielleicht, also viele von diesen, glaube ich, hatte niemals so viel auf Gleichheit gedacht. Aber man wusste noch, dass ja, die Männer hatten besser Bezahlung und man möchte etwas haben. Ob man wollte von Haus arbeiten, also im Arbeitsmarkt musste man ja sein. Die Organisation war nicht so groß. Die Rote Socke waren nicht so groß. Aber ich weiß nicht, ja. Es war auch der richtige Zeitpunkt, das zu machen. Und viele glaube Frauen. Glaube ich. Die Organisation, die Rote Socken, hatte natürlich mit den Medien gesprochen und dann kamen die Frauen, ja. Das stelle ich mir aber auch unglaublich vor, wenn dann auch so viele Frauen kommen. Ihr hattet wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass so viele sich beteiligen, oder? Nein. Habt ihr das gedacht? Nein, nicht wirklich. Nicht, dass sie sollte so viele. Und es war nicht nur in Reykjavik, es war auch in anderen Stellen in Island. Städten im Nordisland und so weiter, da man hat eine große Stadt, also für Deutschland ist das eine kleine Stadt, aber hier in Island ist das Lichtenstein. Ja, aber die meisten Frauen waren natürlich in Reykjavik und da hatte man diese große Mietungen und alle die Frauen und das war, ja, die meisten der Frauen waren da. Was waren denn eure Erfolge damals? Was hat dieser Streik im Land bewirkt? Habt ihr was durchsetzen können? Was hat es verändert? Und die Erfolge auf diesen Streik ist, dass also vor 1974 hatte man eine Frau, die ein Minister war. Seitdem haben wir viele, 29 Frauen, die Ministerin gewesen haben. Ja, Island ist ja auch in der Rangliste von Gleichberechtigung weltweit, also Platz 1. Das klingt auch immer richtig toll, aber es gibt auch noch viel zu tun, oder? Also das gleiche Geld für gleiche Arbeit ist ja auch in Island nicht durchgesetzt, oder? Im Moment? Nein, nicht ganz so. Und jetzt ist es so, dass es gibt mehr Frauen im Universität. Also die Frauen haben heute besser Ausbildung als Männer, aber es gibt heute auch mehr Männer in die Klassen der Direktoren und so weiter. Da haben wir noch nicht die Frauen, nicht so viele. Vielen Dank nochmal an Sabine von Radio Dreieckland in Freiburg. Sie hat am 9. März 2019 dieses Interview mit Sigrun aus Island geführt zur Geschichte vom Frauenstreik in Island von 1975. J'ai vu des gens tendre les bras et leurs deux doigts levés. Leur majeur et leur index toujours en forme de V. J'ai donc demandé ce que ce symbole pouvait signifier. Eh bien personne ou grand personne n'a pu me l'expliquer. Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence? Quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait? Qu'est-ce que j'en sais moi? Qu'est-ce que j'en sais moi? Serait-ce un signe de paix? Bien levé de violence, quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait. Serait-ce un signe de paix ou bien levé de violence, quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait. Qu'est-ce que j'en fais moi? Peace out.

Soweit diese Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Sie erschien im Original am 3. März 2019 unter dem Titel Cops and Clansmen, Colleagues auf prisonradio.org und in deutscher Übersetzung von Jürgen Heiser am Montag, den 11. März 2019 in der Tageszeitung Junge Welt. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Radioaktiv Demo-Ticker. Die erste Demo und Kundgebung, die wir herausgesucht haben, ist morgen am Donnerstag. Beginn um 15.30 Uhr im Haus der Wirtschaft. Geht es um Brasilien. Protest gegen Bolsonaro und dessen deutsche Unterstützer. Beginn ist um 15.30 Uhr bis 16.15 Uhr mit einer Kundgebung zum Thema Protest gegen deutsche Firmen, die in Brasilien die Bolsonaro-Regierung unterstützen. Vor dem Gebäude von BDI und DIHK, das ist in der Breitestraße 29, in Berlin, in Mitte, nahe des U-Bahnhofs U2 Spittelmarkt, also auf der Linie U2. 16.15 Uhr bis 16.30 Uhr geht es dann weiter. Und zwar von der brasilianischen Botschaft oder zur brasilianischen Botschaft in die Waldstraße 57, ist nicht weit weggelegen. Und da ist dann eine weitere Kundgebung. Wer da hinkommen will, direkt zur brasilianischen Botschaft um 16.15 Uhr, das ist der S- und U-Bahnhof Janowitzbrücke oder nahe U-Bahnhof Heinrich-Heine-Straße. Und dann von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr gibt es dort einen Kundgeber zum Thema Erinnerung an die Ermordung von Mario Franco vor genau einem Jahr, Protest gegen Repressionen an schwarzen Frauen und Männern, Indigenen, Quilambolas, LGBTQI, Landlosen und sozialen Bewegungen. Und gegen 17.30 Uhr ist dann diese Kundgebung und Demo zu Ende. Das also morgen am Donnerstag. Am Freitag gibt es vor der Kruppstraße 16 in Moabites, eine Polizeiwache, eine Kundgebung zum Internationalen Tag gegen Polizeigewalt. Der steht in Berlin auch für das Gedenken an Husam Fadel. Und der Veranstaltungstext sagt folgendes, Zitat: Auch in Deutschland ist Polizeigewalt und rassistische Polizeigewalt ein großes Problem, das zu wenig ernst genommen wird, von Staat, Polizeibehörde, Medien oder der Zivilgesellschaft. Das wollen wir ändern. Da ruft die Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt auch in diesem Jahr zum Protest und Gedenken an diesem Tag auf. Wir wollen am 15. März 2019 Husam Fadel gedenken, den die Polizei im September 2016 wegen eines Einsatzes hinterrücks erschoss. Die Ermordung von Husam Fadel durch die Polizei ist kein Einzelfall. Uri Jallo, Christi Schwundbeck, Halem Dena, Ndeye, Marie Messar, Laie Alamakonde, Sliman Hamade, Dominik Kuimadio, Sratko Nikolov Dimitrov, Matiola Jabakil und Bekir B. sind nur wenige der Menschen, welche die Polizei in den vergangenen Jahren in Deutschland tötete. Polizeigewalt ist in Deutschland alltäglich. Die Betroffenen von Polizeigewalt, Freundinnen und Freunde und Hinterbliebenen der Getöteten erfahren in der Regel keine Gerechtigkeit. Im Gegenteil, sie werden nicht gehört, eingeschüchtert und kriminalisiert. Die Täterinnen und Täter hingegen bleiben unverfolgt und Ermittlungen werden manipuliert und eingestellt. Wir möchten am 15.03. gemeinsam mit euch eine Gedenktafel an dem Ort einweihen, an dem Husam Fadel getötet wurde, und über den Kampf seiner Familie für Gerechtigkeit sprechen. Im Anschluss wird es eine Kundgebung mit Live-Musik geben. Das Ganze in der Kruppstraße 16, Berlin-Moabit, nahe dem U-Bahnhof Birkenstraße auf der Linie U2. Am Samstag dann um 15 Uhr gibt es am Hermannplatz zum Internationalen Tag der politischen Gefangenen eine Demonstration. Und die Forderungen sind Solidarität mit allen politischen und revolutionären Gefangenen. Daher rufen unterschiedliche Gruppen mit ihren eigenen Appellen, aber unter dem gleichen Motto zu dieser Aktion auf, um die Vielfalt der Themen und Forderungen gerecht zu werden. In Einheit, Schulter an Schulter, in Solidarität mit den politischen Gefangenen gibt es diese Demonstration am Samstag um 15 Uhr vom Hermannplatz in Berlin-Neukölln, und das ist natürlich auch der gleichnamige U-Bahnhof Hermannplatz auf den Linien U7 und U8. Eine weitere Kundgebung dann am Montag, das ist der Tag der politischen Gefangenen, um 16 Uhr vom Bundesjustizministerium, ebenfalls zum Internationalen Tag der politischen Gefangenen. Und dieses Bundesjustizministerium findet ihr in der sogenannten Mohrenstraße 32 nahe dem U-Bahnhof Hausvogteiplatz auf der U-Bahnlinie U2. Das war der Demo-Ticker für die kommenden Tage in Berlin. Weitere interessante Termine findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. Vamos a dejarlos en la tierra. Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Radioaktiv Berlin neigt sich dem Ende zu. Ich muss jetzt leider über diesen wunderschönen Song von der Neue de Sucre rüberquatschen. Phoenix, die Freiheit, die aus der Asche steigen wird. Aber an späteren Zeitpunkten werden wir hier bestimmt noch mehr El Neue de Sucre hören können. Ich möchte nochmal verweisen auf unseren Podcast www.radioaktivberlin.blogsport.de. Da findet ihr in einigen Stunden dann den Podcast dieser Sendung als auch vergangener und natürlich auch in der Zukunft. Ihr könnt das gerne mal auch verlinken, Freundinnen und Freunden schicken, wenn ihr uns helfen wollt, diese Sendung etwas bekannter zu machen über den Stammhörerinnenkreis von Freie Radios Berlin-Brandenburg hinaus. Ansonsten hat hier der gefangene Radiojournalist Mumia Abu Jamal das letzte Wort mit einer alten Aufnahme aus den 90er Jahren. Und das wird so lange bleiben, bis er frei ist und das hier endlich selber machen kann. Ich verabschiede mich, mein Name ist Markus, macht's gut, bis zur nächsten Woche, tschüss.